Ja, sie wagt ja auch sie. Hoffert, die Welt ist leer. Erwagra, es besteht kein Sinn mehr. Gerade sie weib, er weib, es nicht zerblüht sie. Irre, ein wilder Tanz. Franz und Hans, Lisa und Lina, alle sind verführt, haben sich berührt. Fat hat er, die Worte krachen. Bim, bim, sim, die Sinne lachen. Tat, fat hat, ein Klanggewitter. Sim, bim, bim, kein Sinn dahinter. Sie weibt, die Vernunft zerbricht. Er weibt, ra, im Chaos Licht. Sie raffeibt, der Nonsens regiert. Er weibt, sie, die Welt verliert. Fatata, die Worte krachen. Fim, bim, sim, die Sinne lachen. Tat, fat, hat, ein Klanggewitter. Sim, bim, bim, kein Sinn dahinter. Kein Sinn dahinter. Fatata, die Worte krachen. Bim, bim, sim, die Sinne lachen. Tat, fat, hat, ein Klanggewitter. Sim, bim, bim, kein Sinn dahinter. Fatata, die Worte krachen. Bim, bim, sim, die Sinne lachen. Tat, fat, hat, ein Klanggewitter. Sim, bim, bim, kein Sinn dahinter. Sie weib, er, oh, sie. Ra, weib, die Welt ist leer. Er weib, ra, es besteht kein Sinn mehr. Ra, ra. Sie weib, er weib, es nicht zerblüht, sie. Irre, ein wilder Tanz. Franz und Hans, Lisa und Lina, alle sind verführt, haben sich berührt. Ra, sie weib, er. Ra, sie weib, er. Ra, sie weib, ra, sie weib. Im Sinn der Zeit, alle sind dafür bereit. Alle machen gerne alles mit, das ist doch. Im Sinn der Zeit, alle sind dafür bereit.